Erster dies sind die Worte von König Lemuel, die seine Mutter ihm lehrte. Zweiter was soll ich dir raten, mein Sohn? Was soll ich dir sagen, mein eigener Sohn, den ich Gott versprochen habe? Dritter gib deine Energie nicht Frauen, die Könige ins Verderben führen, und auch nicht deine Zuneigung. Vierter König Lemuel, es ist nicht gut für Könige, Wein zu trinken, und auch nicht für Herrscher, starke Getränke zu konsumieren. Fünfter denn sonst könnten sie trinken, die Gesetze vergessen und die Rechte der armen und bedürftigen Menschen verdrehen. Sechster gebt starke Getränke denen, die sterben, und Wein denen, die sehr traurig sind. Siebter er soll trinken, damit er seine Armut vergisst und sein Leid nicht mehr spürt. Achter setze dich für die ein, die nicht sprechen können, und für die Sache aller, die hilflos sind. Neunter sprich, urteile gerecht und sorge für Gerechtigkeit für die Armen und Bedürftigen. Zehnter wer kann eine tüchtige Frau finden? Ihr Wert ist viel höher als der von Korallen. Elfter ihr Mann vertraut ihr vollkommen, und es wird ihm an nichts fehlen. Zwölfter sie tut ihm ihr ganzes Leben lang Gutes und niemals etwas Schlechtes. Dreizehnter sie besorgt sich Wolle und Flachs und arbeitet fleißig mit ihren Händen. Vierzehnter sie ist wie die Schiffe eines Kaufmanns, denn sie bringt ihre Nahrung von weit her. Fünfzehnter sie steht auf, noch bevor es hell wird, und gibt ihrer Familie Essen und ihren Dienerinnen ihren Anteil. Sechzehnter sie überlegt, einen Acker zu kaufen, und kauft ihn dann. Mit dem Ertrag ihrer Arbeit pflanzt sie einen Weinberg. Siebzehnter sie stärkt sich für die Arbeit und macht ihre Arme kräftig. Achtzehnter sie merkt, dass ihre Arbeit erfolgreich ist, deshalb brennt ihre Lampe die ganze Nacht. Neunzehnter sie greift mit ihren Händen nach dem Rocken und ihre Finger halten die Spindel. Zwanzigster sie hilft den Armen und unterstützt die Bedürftigen. 21. Sie hat keine Angst vor dem Schnee für ihre Familie, denn ihr ganzes Haus ist mit warmer, roter Kleidung versorgt. 22. Sie macht sich Decken, ihre Kleidung ist aus feinem Leinen und Purpur. 23. Ihr Mann ist in der Stadt bekannt und respektiert, wenn er mit den wichtigen Männern des Landes berät. 24. Sie stellt feine Kleider her und verkauft sie, sie verkauft auch Gürtel an Händler. 25. Stärke und Würde sind ihre Kleidung, und deshalb sieht sie der Zukunft ohne Sorge entgegen. 26. Sie spricht weise, und auf ihrer Zunge sind freundliche und kluge Ratschläge. 27. Sie kümmert sich um ihr Haus und ist niemals faul. 28. Ihre Söhne stehen auf und nennen sie glücklich, ihr Mann lobt sie und sagt, 29. Viele Frauen haben sich tüchtig gezeigt, aber du bist besser als sie alle, 30. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht schnell, aber eine Frau, die den Herrn ehrt, soll man loben. 31. Gebt ihr den Ertrag ihrer Arbeit, und ihre Taten sollen sie in der Stadt loben.